Guten Morgen, guten Mittag auch von meiner Seite. Der Running Gag. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir hier Gottesdienst feiern können zusammen. Heute werde ich sprechen zu euch über das Thema, wenn Leidenschaft auf Widerstand trifft. Ich glaube, das kann man in dieser Geschichte sehen und bemerken, dass das auf jeden Fall hier der Fall ist. Wer von euch kennt Ted Mosby? Aha, ja, so ein paar Hände gehen hoch. Okay, Ted Mosby ist eigentlich der Hauptcharakter in der Serie How I Met Your Mother. Er ist ein junger Architekt, der sehr gerne Erfolg haben will in New York. Und Ted hat so ein Ziel, einen Traum, eine Leidenschaft, die er verfolgt und auf die er so ausgerichtet ist mit seinem Leben. Sein Traum ist es, dass eines Tages er eines der Hochhäuser bauen kann und designen und architektonisch entwickeln kann, das dann sozusagen sein Fingerabdruck in der Skyline New York sein würde. Das ist so das, wofür er brennt und was so seine Hoffnung ist, dass er das eines Tages machen kann und erleben kann, dass es Realität wird. Und schließlich nimmt er an einem Wettbewerb teil und auch durch Connections schafft er es, dass er diesen Wettbewerb gewinnt und für die Goliath National Bank, eine große Bank, die Zentrale bauen kann, das neue Zentralgebäude. Er freut sich riesig und ist begeistert. Das hält aber nicht so lange an, weil er dann etwas erlebt, nämlich dass Widerstände auftauchen. Dieses Gebäude soll nämlich an einem Ort gebaut werden, wo ein altes Hotel ist, das architektonisch auch irgendwie so seinen Reiz hat. Und die Frau, die ausgerechnet für den Erhalt dieses architektonischen Werkes sehr stark kämpft mit allen Mitteln, ist seine Freundin. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber später. Und es gibt da Widerstände und man kann richtig mitverfolgen, wie das in ihm kämpft, wie er mit sich am Kämpfen ist. Was mache ich jetzt? Gehe ich meiner Leidenschaft weiter nach, trotz dieser Widerstände? Gebe ich meinen Traum auf, gebe ich meine Leidenschaft auf, um dieser Beziehung willen? Und nach vielen Hin und Her entscheidet er sich, doch dieses Gebäude zu bauen und am Ende kann er seinen Traum erfüllen. Das war also nicht die Person, die die Mutter ist, sondern das wird eine andere sein. Wenn Leidenschaft auf Widerstand trifft, was passiert dann? Bei ihm gab es ziemliche innere Kämpfe und ich glaube, das ist auch bei uns, kann das ziemlich so sein. Denn wo man sich leidenschaftlich in was engagiert, da ist es immer was, wo ich mich mit Herzblut reingebe. Und wenn dann Widerstand kommt, wenn dann Leute mich kritisieren oder vielleicht sogar gegen mich vorgehen, dann ist das was nicht nur irgendwie an der Oberfläche mich ein bisschen ärgert, sondern ist es was mich schon zutiefst eigentlich erschüttert und verletzt auch. Die zentrale Frage dieser Predigt heute ist, wie kann ich damit umgehen, wenn ich mich leidenschaftlich einsetze, aber Widerstände, Herausforderungen oder Probleme auftauchen und es nicht so vorangeht, wie ich mir das gewünscht und erhofft habe. Das kann unterschiedlich aussehen. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch so eine Leidenschaft, für die du brennst, wie dieser Traum von Ted Mosby. Vielleicht ist es ein Projekt auf deiner Arbeit, wo du dich intensiv leidenschaftlich einsetzt, aber immer wieder von bestimmten Leuten Gegenwind bekommst, immer wieder ausgebremst wirst. Vielleicht ist es auch in deinem privaten Umfeld irgendetwas, wo du dich engagierst, was dir irgendwie wichtig und wertvoll ist, aber wo du immer wieder erlebst, dass es andere Leute gibt, die das irgendwie nicht so nicht so wahrnehmen, was das an Bedeutung hat, die sich vielleicht über dich lustig machen, die vielleicht auch gegen dich kämpfen. Und dann ist es, finde ich, spannend zu fragen, okay, wie kann man damit gut umgehen? Auch für uns als Nordstern ist das eine spannende Frage. Wie kann man als Kirche damit umgehen, wenn es vielleicht irgendwie mal Widerstand gibt, wenn es vielleicht mal nicht ganz so vorangeht, wie ich mir das eigentlich erhofft oder gedacht hätte, wenn es irgendwie sich nicht gerade so anfühlt, dass ich denke, yeah. Wie gehen wir auch als Nordstern damit um? Was ist die Vorgeschichte von diesem Text? Wir gehen mal zurück zu diesem Bibeltext. Die Vorgeschichte ist folgendes. Petrus ist ein Mann, der viel mit Jesus erlebt hat, das haben wir schon gehört. Er war viel mit Jesus unterwegs. Er hat erlebt, wie kurz bevor Jesus hingerichtet wurde, er selbst Jesus verraten hat. Er hat erlebt, wie Jesus auferstanden ist und ihm wieder begegnet ist und wie dieser Jesus, der Auferstandene, ihm gnädig begegnet, obwohl er ihn verraten hatte. Und dieser Petrus erlebt, wie Jesus in den Himmel aufsteigt und wie Jesus an seiner Stelle den Heiligen Geist, und das an Pfingsten, darum ging es letzte Woche, den Heiligen Geist zu den Menschen schickt und sagt, hier, der soll an meiner Stelle bei euch sein und ich werde durch ihn bei euch sein bis zum Ende der Tage. Er hat erlebt etwas Einzigartiges in der Menschheitsgeschichte, nämlich dass Gott selbst auf die Erde kam und in den Menschen lebt. Und er hat erlebt, wie daraufhin Wunder geschehen sind und wie 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind und gesagt haben, ja, irgendwie das ist, ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass dieser Jesus die größte und tiefste Bedeutung für mein Leben haben kann und soll. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen von Bailey Murrell. Bailey Murrell ist eine junge Dame aus Denton in Texas. Und ich erzähle die Geschichte einmal mal. Bailey Murrell aus Denton, Texas, will ihre liebste Krankenschwester überraschen. Denn seit diesem Tag ist alles anders. Sie rollt mit ihrem Rollstuhl durch den Gang des Krankenhauses auf die Schwester zu. Bailey, I heard you were looking for me, sagt die Schwester und geht mit weit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Dann bleibt sie wie angewurzelt stehen, schreit laut und schrill, umarmt Bailey stürmisch und stammelt fassungslos. Yes, thank you, Lord, thank you. Oh my God, thank you, Lord. Oh Jesus, thank you, thank you, thank you. Oh, I have been praying for you, oh Lord, schluchzt sie dann nur noch. When did it happen? Fragt sie und erhält die ebenfalls geschluchzte Antwort. Today. Was ist der Grund für diesen Ausraster? Für dieses leidenschaftliche, freudige Reden von der Krankenschwester. Bailey war unvermittelt aus ihrem Rollstuhl aufgestanden. 11 Tage war Bailey von der Taille abwärts gelähmt gewesen. Ich musste selber weinen, als ich dieses Video gesehen habe. Deshalb bin ich jetzt gerade selber wieder ein bisschen bewegt davon. Am 12. Tag kam plötzlich dieses Gefühl wieder in ihre Beine. Und das ist der Moment, wo diese Krankenschwester das mitbekommt. Die Ursache für die Lähmung von Bailey ist immer noch unbekannt. Aber dieses Video, schaut euch das an, wenn es irgendwie geht, haben inzwischen 5,7 Millionen Menschen angeschaut. Und ich denke, das wird noch steigen. Da ist jemand, der gelähmt war, der 11 Tage gelähmt war, gesund geworden. Und was ist die Reaktion? Eine überschäumende, ekstatische Begeisterung, eine Dankbarkeit. Und das war noch eine Krankenschwester, die offensichtlich für diese Frau gebetet hatte und jetzt erlebt und sagt, wow, das ist irgendwie etwas, was Gott geschaffen hat in diesem Menschen. Und sie fängt an, Gott zu loben und sagt, wow, danke Gott. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, was das für eine Situation gewesen sein muss, als, und das ist die Geschichte, die direkt vor unserer Geschichte hier passiert, Petrus kommt in den Tempel und da ist ein Mann, der seit 40 Jahren dort sitzt, seit 40 Jahren gelähmt ist, seit seiner Geburt, der immer bettelnd dort saß. Jeder in Jerusalem kennt ihn, weil das ist der Mann, der da immer sitzt. Nicht hier wieder an der Höhenstraße, wo alle 2 Wochen die Bettler ausgewechselt werden. Nein, das ist einer, der 40 Jahre lang dort saß und gelähmt war. Und jetzt kommt Petrus an und wird um Geld gebeten und der Mann sagt ihm, und Petrus sagt ihm, nee, Geld kann ich dir nicht geben, aber im Namen Jesu steh auf und geh und zieht ihn hoch und der Mann kann plötzlich gehen. Könnt ihr euch ein bisschen ausschmücken, was da los gewesen sein muss in diesem Tempel? ich glaube, eine überragende Freude, ein überragendes Jubeln und begeistert sein davon, was hier geschehen ist. Und doch passiert etwas, womit die beiden wahrscheinlich erstmal nicht so gerechnet haben. Widerstand. In diesem Moment des größten Jubels und der größten Freude werden Petrus und Johannes festgenommen, in den Kerker oder in das Gefängnis gesteckt, müssen da eine Nacht übernachten, werden am nächsten Tag verhört und müssen sich irgendwie rechtfertigen dafür, dass da jemand gesund geworden ist nach 40 Jahren. Sie werden gefragt, wer hat euch die Macht dazu gegeben? Und sie bekennen sehr klar, Jesus war es. Und schließlich, nachdem mehrmals nachgebohrt wurde und nachdem gesagt wird, hier, wir wollen nicht, dass ihr darüber redet, über dieses herrliche Ding, das da geschehen ist. Alle können es sehen, aber wir wollen nicht, dass ihr darüber redet. Wir wollen, dass ihr nie wieder über diesen Jesus, der das bewirkt hat, redet. Dann werden sie schließlich freigelassen. Und jetzt ist für mich die spannende Frage. Darum geht es heute. Was können wir davon, wie Petrus und Johannes hier mit Widerstand der ihrer Leidenschaft, ihrem Ausleben ihrer größten Leidenschaft begegnet. Was können wir davon lernen, wie sie damit umgehen? Punkt 1. Gemeinschaft suchen und über Schwierigkeiten reden. Das steht in Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Hier passieren Schwierigkeiten und man muss sich vor Augen führen, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Christenheit, in der Geschichte dessen, dass es Nachfolger von Jesus gibt, dass die Leute richtig massiven Widerstand da bekommen haben. Und das war erst der Anfang, da kam ja noch vieles hinterher. Auch heute noch, wenn man sich IS-besetzte Länder anschaut und vieles, viele andere. Ihre erste Reaktion auf diesen Widerstand ist, sie gehen, sobald es ihnen möglich ist, zu den anderen Mitchristen und erzählen ihnen davon. Sie erzählen, hey, das sind Herausforderungen, das sind Widerstände, da haben wir ein Problem. Und sie teilen das. Und ich glaube, das war auch eine ganz schöne Entlastung, das irgendwie den anderen zu sagen und zu erleben, wie in dieser Gemeinschaft das aufgenommen wird. Ein schönes Bild, was so ein bisschen das beschreibt, ist, sind für mich glühende Kohlen. Stellt euch vor, ihr seid, jetzt kann man das so langsam machen, im Ostpark und wollt ein schönes Feuerchen machen, habt so Kohlebriketts dabei und wollt ein schönes Steak oder eine Wurst oder meinetwegen auch einen Maiskolben oder sowas grillen. Dann häuft ihr die da auf und zündet das Zeug an und wenn es brennt, was macht ihr dann? Ihr werdet nicht diese einzelnen Kohledinger nehmen und eins hier hinlegen und eins dorthin und eins da drüben. Nein, das macht man, wenn man will, dass das Feuer ausgeht. Wenn man will, dass das Feuer ausgeht, dann verbreitert man die Oberfläche möglichst groß und dann wird das Feuer schneller ausgehen. Wenn man aber will, dass das brennt, dass es sich gegenseitig anfeuert, dass es möglichst effektiv seine Energie nutzt, dann wird man die zusammenschieben, nicht zu so einem Berg, aber zu so einem, dass möglichst die Hitze gut aufsteigen kann. Und ab und zu wird man es so aufstochern, damit die Asche runterfällt und damit die Hitze gut frei wird. Diese Kohlestücke werden sich gegenseitig beheizen und werden gegenseitig sich Kraft geben. Und genauso ist es auch bei uns Menschen. Wir sind darauf angelegt, Gemeinschaft zu haben. Wir sind darauf angelegt, miteinander Dinge, die uns beschäftigen, die uns Schwierigkeiten bereiten, Herausforderungen und auch die Punkte, wo wir vielleicht zutiefst verletzt sind, weil unsere größte Leidenschaft oder eine Leidenschaft auf Widerstand getroffen ist, auch das anderen zu erzählen und darin Erleichterung zu finden. Ich wünsche mir, dass Nordstern eine Kirche ist, die davon geprägt ist, von Menschen, die anderen erzählen von ihren Schwierigkeiten, von ihren Kämpfen, von ihren Herausforderungen und Entlastungen spüren. Ich habe das selbst in den letzten 2 Wochen erlebt, dass ich mit einer Sache, die mich sehr stark beschäftigt hat, mit der ich sehr am Kämpfen war, dass ich das jemand anderem erzählen konnte und erlebt habe, wie dieser andere auch nicht mich verurteilt hat, sondern gesagt hat, hey, weißt du was? Ich bin auch nur ein Mensch, der Vergebung nötig hat. Und ich bin auch nur ein Mensch, der kämpft. Und lass uns da gemeinsam helfen. an diesem Punkt. Ich konnte erleben, dass da eine Gemeinschaft ist, die von Vergebung geprägt ist und eine Gemeinschaft, die Mut zur Veränderung macht. Ich träume davon, dass Nordstern noch intensiver so eine Kirche ist, wo wir uns gegenseitig so eine Gemeinschaft sein können. Noch ein ganz praktischer Punkt zu dem hier. Übernächste Woche starten die Kleingruppen. Es gibt bei Nordstern immer wieder Phasen, wo wir so Kleingruppen haben. Das heißt, wir treffen uns unter der Woche in Kleingruppen bei jemand zu Hause, meistens im Wohnzimmer oder so, und haben Gemeinschaft miteinander, lesen in der Bibel und beten und sind füreinander da, nehmen Anteil am Leben des anderen. Ich will euch Mut machen, seid damit dabei, geht damit rein, lasst euch das nicht entgehen. Das kann und soll so ein Ort sein, wo man so eine Gemeinschaft erleben kann. Der zweite Punkt, gemeinsam beten. In Vers 24 steht Folgendes: Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist, und noch andere Dinge, die sie dann gebetet haben. Das, was hier stattfindet, ist, sie kommen zusammen, sie nehmen Anteil aneinander, aber dann beten sie auch gemeinsam. Dann bringen sie gemeinsam diese Herausforderungen und Schwierigkeiten im Gebet vor Gott. Ich glaube, oftmals unterschätzen wir, was für eine Kraft das haben kann, gemeinsam für Dinge zu beten, gemeinsam für Dinge, wo wir Herausforderungen haben, wo wir Widerstände erleben, gemeinsam uns zu helfen, auf Gott und seine Größe und Schönheit zu schauen. Was machen die hier in dem Gebet? Zuerst mal machen sie sich Gottes Größe und Macht und Schönheit und sein, er ist der Schöpfer und er hat alles erschaffen, bewusst. Sie schauen auf ihn in seiner Schönheit und Größe und bestaunen das. Und das hilft schon, glaube ich, eine ganz andere Perspektive einzunehmen. Ganz anders solche Probleme und Herausforderungen zu sehen, weil man plötzlich merkt, ach Mensch, hey, ich kann hier mit jemandem reden, der alles erschaffen hat. Das ist der Größte, den es überhaupt gibt. Und ich habe das Vorrecht, mit ihm mich auszutauschen. Das verändert meine Perspektive. Was machen sie noch? Sie erinnern sich an eine Prophezeiung, die David einmal viel früher gemacht hatte, wo er gesagt hat, hey, eines Tages, dieser Jesus, der kommen wird, und auch die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, werden auf Widerstand treffen. Das gehört mit dazu. Sie machen sich hier bewusst, das ist nichts, was irgendwie Gott nicht erwartet hätte oder was irgendwie über Gottes Plan hinausgeht. Nein, das ist Teil von Gottes Plan. Das gehört irgendwie mit dazu, dass Schwierigkeiten aufkommen. Und dann machen sie sich auch bewusst, dieser Gott ist souverän und ist in Kontrolle. Er ist nicht jemand, der daneben steht und denkt, oh, jetzt verfolgen sie die oder jetzt verbieten sie ihn oder wie auch immer. Nein, er ist ja derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Und dann fangen sie an, Gott diese Widerstände und die Herausforderungen zu benennen und zu sagen, hier, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Sie machen Gott darauf aufmerksam und klagen ihm, hier sind wir herausgefordert, hier kommt Widerstand, trifft uns, die wir eigentlich uns doch leidenschaftlich für dich einsetzen wollen, die wir eigentlich leidenschaftlich für dich und mit dir leben wollen. Aber hier kommt etwas, das wir eigentlich nicht unbedingt so ganz so erwartet hatten. Hilf uns, in dem Ganzen, trotz dieser Widerstände, furchtlos und mit Leidenschaft weiter auf dich hinzuweisen, deine Botschaft zu verkünden. Sie schließen ab damit, dass sie sagen, Gott, wirk du in uns, dass wir weiterhin leidenschaftlich das Ziel, was es wert ist, leidenschaftlich verkündet zu werden, dass wir weiterhin leidenschaftlich dafür eintreten können. Und Gott, greif du irgendwie übernatürlich ein. Lass Leute weiter gesund werden und mach du dir eine Ehre in dieser Situation. Verherrliche du dich. In 1. Timotheus 2, Vers 1 steht Folgendes geschrieben, ist auch im Neuen Testament in der Bibel. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Dank für alle Menschen einzutreten. da steht, hey, das Gebet ist nicht nur irgendwie so ein Beiwerk, sondern das ist ein ganz zentraler Auftrag für Menschen, die an Jesus glauben, für christliche Kirche, gemeinsam zu beten, für andere einzustehen, für sich gegenseitig einzustehen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen und ich hoffe, sie wird nicht zu lang, weil sie auch mich leidenschaftlich bewegt. 2007 hat ein Wirbelsturm in Mosambik große Teile der Landschaft zerstört. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade im Nachbarland in Südafrika unterwegs. Und als wir von dieser Katastrophe gehört haben, haben wir ein Team von ein paar Leuten losgeschickt, die dorthin gegangen sind, das Ganze erkundet haben, geguckt haben, was sind eigentlich hier die Schäden vor Ort, um dann uns zu berichten und dann konnten wir gucken, wie können wir helfen. Sie haben ziemlich schnell herausgestellt, also diese kleinen Hütten, in denen die Leute leben, die sind eigentlich leicht wieder aufgebaut, aber das große Problem, was die Leute haben, ist, Kirchen, in denen sie sich versammeln können, um Gottesdienst zu feiern, das sind größere, schwerer zu bauende Gebäude und dafür haben die gar kein Geld mehr, die sind alle zerstört und da bräuchten die Hilfe. Also wir sind wieder hingefahren mit mehreren Teams. Ich habe an einer Kirche mitgeholfen, die zu bauen. Für diese Kirche hatten der Pastor und die Leute der Kirche hatten 15 Jahre lang jeden Cent, den sie hatten, zusammengespart. Immer wenn sie Geld hatten, dann sich Zement gekauft, das angemixt und daraus Steine gemacht. Erkläre ich gleich noch wie. Und haben dann eine Kirche aufgebaut, die nach 15 Jahren immer noch nicht fertig war. Und dann kam in einer Nacht dieser Sturm und hat alles zerstört. Die waren am Boden zerstört. Und wir hatten das Vorrecht, da hinzukommen und ihnen irgendwie zu helfen. Aber das war ziemlich hart, wie wir ziemlich bald feststellten. Wir hatten 2 Wochen lang keinen Strom, kein fließend Wasser, ein Plumpsklo, das wirklich ziemlich widerlich war. Haben im Zelten gelebt, waren in einer Malaria-Region, es war irgendwie so 40 Grad heiß, es war richtig ekelhaft. Jeden Tag sind wir um 4.30 Uhr aufgestanden, haben Zeit irgendwie mit Gott verbracht, gebetet, haben dann gefrühstückt und haben dann spätestens um 6.30 Uhr angefangen zu arbeiten, den ganzen Tag durch und abends dann meistens noch mit den Leuten zusammen irgendwie Gottesdienst gefeiert. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ziemlich heftig war. Die Arbeit, die wir gemacht haben, das war auch nicht nur irgendwie sowas Leichtes, sondern wir haben, ich weiß nicht, ob das mal jemand gemacht hat, aber mit Schaufeln Sand und Zement vermischen und dann Wasser mit rein und das alles vermischen, bis es die perfekte Konsistenz hat, um dann in Formen gefüllt zu werden, die man richtig platt macht, umdreht, rausholt. Dann müssen diese Steine mehrere Tage gewässert und werden und wieder trocknen. Dadurch werden die hart und dann kann man sie einsetzen. Und das haben wir den ganzen Tag gemacht. Wir waren echt am Ende. Nach einer Woche war der Tiefpunkt erreicht. Ein Motivationstiefpunkt, weil wir gedacht haben, wir werden sowieso nicht fertig hier. Mehrere Leute waren ernsthaft krank geworden. Am Vorabend war eine junge Frau, war kollabiert, war ins Krankenhaus gebracht worden. Wir waren völlig außer uns und haben an diesem Morgen die Botschaft erhalten, dass sie einen Herzinfarkt bekommen hatte. Später stellte sich raus, das war nicht so, aber in dem Moment waren wir echt am Ende. Unsere Baumaterialien waren fast aufgebraucht, uns fehlte Sand und wir waren frustriert darüber, dass irgendwie diese Einheimischen sich verhältnismäßig wenig irgendwie bisher zumindest eingebracht hatten. Und als wir uns um 4.30 Uhr an diesem Morgen getroffen haben und gebetet haben und irgendjemand eine Andacht gehalten hat, ein paar Worte aus der Bibel erklärt hat, habe ich gemerkt, wie durch das, was da gesagt wurde, in mir neu irgendwie einen Mut, doch, ich will aber irgendwie, wir machen jetzt weiter, irgendwie so aufkam. Und dann kam es zu einem Moment, den werde ich nie in meinem Leben vergessen. Einen Moment später haben wir angefangen zu beten für all diese Probleme und in dem Moment, und es war 5 Uhr morgens, in dem Moment, wo ich angefangen habe zu, oder wo jemand angefangen hat zu beten, Gott, schenk uns doch diese Baumaterialien, fuhr um 5 Uhr morgens mitten im Busch, völlig ungewöhnlich, normalerweise hätte der Sand erst 2-3 Tage später kommen müssen, ein LKW um die Ecke, da waren 5 Leute drauf, die haben angefangen, innerhalb von 5 Minuten Unmengen an Sand da runter zu schütteln und fuhren wieder weg. Und wir standen da und haben gedacht, what? An dem Tag ist noch viel mehr passiert. Dieser Sand, das war der beste Bausand, den wir je hatten. An diesem Tag haben plötzlich die Kinder aus der Gegend angefangen, uns zu helfen mit irgendeinem Karre, so gut sie konnten, Steine von da nach da zu transportieren. Die Frauen der Gegend haben angefangen, uns Wasser zu bringen, uns Erdnüsse zu bringen, uns Früchte zu bringen. Plötzlich kam aus dem Nichts heraus ein junger Mann mit einem weißen Bauhelm, wo auch immer er den her hatte, und hat angefangen mitzuarbeiten und mitzuhelfen und das nicht nur an dem Tag, sondern jeden Tag. Der hat halb so viele Pausen gemacht wie wir und ich habe irgendwann den verrückten Gedanken in meinem Kopf gehabt, ob das nicht irgendwie so ein Engel ist oder sowas. Es war echt krass. Später kam ein Team von 5 Leuten, die uns irgendwie unterstützen wollten, die eigentlich woanders bauen sollten, aber die jetzt hier halfen. Und an diesem Tag haben wir am Ende des Tages, normalerweise hatten wir maximal 300 Steine produziert, an dem Tag haben wir 489 Steine produziert und wir waren völlig, what? Das war für mich ein Tag, der mich stark geprägt hat, weil ich gemerkt habe, zu beten und Gott diese Herausforderungen und die Dinge zu benennen, ist nicht nur irgendwie so ein Ding, wodurch ich mich ein bisschen besser fühle. Nein, Gott hört auf Gebete, Gott reagiert darauf, Gott agiert. Es ist kein Automatismus, aber doch sagt er, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und Petrus und die anderen Christen erleben das auch. In Vers 31 und 33 am Ende steht Folgendes. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Ja, wow, ist das nicht genau eine Antwort auf ihre Gebete? Ist das nicht genau Gott, der irgendwie das in ihnen wirkt? Ich finde es genial. Ich glaube, da schaue ich mich selber an, aber ich glaube, dass es auch bei den meisten von uns so sein wird. Oder vielleicht sogar bei allen. Ich glaube, wenn wir mehr Gemeinschaft mit Gott haben würden und suchen würden, wenn wir mehr ihn im Gebet loben und seine Größe bestaunen würden, wenn wir mehr von unseren Herausforderungen ihm erzählen würden, mehr Kraft und Unterstützung von ihm erbeten würden und auch für übernatürliches Eingreifen bitten würden. Ich glaube, mehr solches Gebets in unserem Leben würde unser Leben verändern und uns positiv prägen. Bei Nordstern wollen wir im Moment Gebet auch so als einen Punkt ganz besonders betonen. Wir wünschen uns, dass Nordstern noch intensiver eine Kirche wird, die von Gebet geprägt ist, wo wir intensiv Menschen sind, die gemeinsam zu Gott kommen und ihm sagen, hier sind wir herausgefordert und wir wollen, dass du hier eingreifst, wir wollen, dass du wirkst. Und es gibt eine ganze Menge von Dingen, wenn du dich herausgefordert fühlst davon und sagst, ja, Mensch, eigentlich würde ich gerne mehr beten. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten bei Nordstern. Montagsabends um 22.15 Uhr treffen wir uns immer mit ein paar Leuten auf der Brücke bei der EZB und beten für unsere Stadt, für Nordstern und für unsere Freunde. Herzliche Einladung, damit dazuzukommen. Gestern war ein Gebetstreffen bei Sondka und es wird auch mal wieder so ein Gebetstreffen an einem Samstag sein. Vielleicht wird auch Kelly mal einen Gebetsspaziergang angehen. Einmal im Monat gibt es einen Stille-Tag, wo man mitkommen kann, wo man den ganzen Tag im Gebet und mit Gott und in Gemeinschaft mit ihm erleben kann. Es gibt die Kleingruppen, in denen wir auch einen intensiven oder einen starken Fokus auf Gebet setzen wollen und da gemeinsam beten wollen. Es gibt die Möglichkeit zu fasten und zu beten. Auch eine Möglichkeit zu sagen, ich verzichte mal auf Essen, um mich intensiver auf Gott auszurichten, mit ihm zu reden. Micha und Stefan haben das in der letzten Woche gemacht und wenn ihr da euch das mal interessiert, dann geht auf ihn zu und fragt mal, wie war das für dich? Vielleicht ist das auch mal eine Möglichkeit. Tut euch zusammen und betet, unabhängig von dem, was hier an Angeboten schon besteht. Vernetzt euch und sagt, hey, wollen wir nicht uns mal in der Woche treffen und einfach mal füreinander und miteinander beten? Eine besondere Sache gibt es noch, die möchte ich euch erzählen. Nachher in der Abendmahlszeit, da drüben liegen so Zettel aus, die sehen so aus. Und auf diesen Zetteln steht drauf, 5 Minuten beten für 5 Freunde. Ich habe das in den letzten 2 Wochen mal ausprobiert. Das hat, muss ich sagen, ehrlich sagen, nicht jeden Tag geklappt, aber doch oft. Ich habe angefangen, ich habe hier 5 Namen von Freunden eingetragen und habe angefangen, einfach mir am Tag 5 Minuten Zeit zu nehmen, um für diese Freunde zu beten. Es gibt es einmal in so einem, kann ich in den Geldbeutel stecken Format und einmal gibt es das in einem, kann ich an die Wand hängen oder sowas Format oder auf meinen, in meine Bibel legen oder wie auch immer. Ich möchte euch herausfordern, lasst euch da doch mal drauf ein. Es gibt ja nachher die Möglichkeit, ihr könnt da hingehen, euch so einen Zettel nehmen oder mehrere, wie auch immer. Wenn ihr für 20 Freunde beten sollt, dann nehmt ruhig mehrere, aber ich glaube, 5 ist ein guter Anfang. Schreibt da Namen auf und fangt an, für eure Freunde mal einfach zu beten. Und ich bin gespannt darauf, was wir erleben, was in diesen Leuten passiert, was auch in ihrem Leben passiert. Ich bete für die Herausforderungen, vor denen sie stehen. Das sind Leute, die nicht unbedingt jetzt Teil von Nordstern sind, aber wo ich mir wünsche, dass sie trotzdem mehr und mehr so eine Gemeinschaft erleben, mehr und mehr davon Positives mitbekommen, was es heißt, mit diesem Gott Gebet zu erleben. Also die Herausforderung an euch, probiert das doch mal aus, lasst euch darauf ein. Der 3. Punkt, Zeuge sein. In Vers 19 und 20 steht Folgendes, aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das sagen sie deshalb, weil das in ihnen zutiefst eine Leidenschaft und Freude anspricht, weil das etwas ist, was sie begeistert. Sie haben solche Dinge mit Gott erlebt, wo sie sagen, da kann ich nicht schon schweigen. Selbst wenn du, und das muss man sich vor Augen halten, das waren die politischen Leiter und religiösen Führer von Jerusalem. Das waren die Leute, die das Sagen hatten. Und denen sagen sie, nee, sorry, aber ich muss Gott mehr gehorchen als dir. Und ich kann nicht schweigen von dem schönen und bereichernden und inspirierenden und befreienden und rettenden, was ich erlebt habe. Bei How I Met Your Mother gibt es ein Pärchen und die heißen Lily und Marshall. Und Lily und Marshall sind so ein Langzeitpärchen, die schon lange zusammen sind und die irgendwann auch heiraten und irgendwann den Wunsch entwickeln, ein Kind zu bekommen. Sie überlegen eine ganze Weile hin und her, sind wir schon reif dafür oder noch nicht oder wie sieht das aus und so weiter. Und schließlich fangen sie an, das gezielter anzugehen, sage ich mal, und sind auch erstmal ein bisschen verärgert oder enttäuscht, weil es nicht ganz so klappt direkt. Aber schließlich kommt ein Tag und eine Folge, in der Lilly plötzlich eine Lebensmittelvergiftung scheinbar hat. Im Verlauf der Folge stellt sich heraus, dass es keine Lebensmittelvergiftung ist, sondern dass sie schwanger ist. Und Marshall und sie flippen förmlich aus, sind total begeistert, sind richtig voller Freude und denken, oh, das muss ich jetzt weitererzählen. Aber Lilly bremst ihren Marshall und sagt, Marshall, also normalerweise wartet man so ein paar Monate, weil am Anfang, ne, da kann auch manches und so weiter. Wir müssen damit warten. Es führt in witzige Situationen rein, wie dass sie bei einer Hochzeit Marshall immer heimlich Lillys Getränke mittrinken muss, damit nicht auffällt, dass sie schon schwanger ist. Und sie sind so am Ringen mit sich, weil sie so diese freudige Botschaft, dieses lebensverändernde Botschaft auch einfach rausbringen müssen, dass sie schließlich sagen, okay, egal, auch wenn es noch ganz frisch ist, wir müssen das unseren Freunden jetzt erzählen. Und dann erzählen sie es und alle sind begeistert und freuen sich und werden angesteckt von dieser Freude. Ich glaube, ganz ähnlich ist das hier mit dieser Leidenschaft, die beiden für ihr zukünftiges Kind haben, mit anderen Leidenschaften, die wir im Leben vielleicht haben. Und hier bei Petrus ist es die höchste Leidenschaft, die er hat für Jesus, für das, was er von diesem Gott erlebt hat. Ich glaube, wenn jemand das erlebt, was Petrus hier erlebt hat, dann wird es ihn dazu drängen und er kann gar nicht anders, das weiterzusagen und begeistert anderen zu erzählen. Oh, das hat mein Leben verändert und das wird mein Leben weiter verändern. Und das ist so wunderschön und das ist so, wow, Ich träume davon, dass Nordstern mehr noch eine Kirche wird, wo das irgendwie intensiv passiert. Wo wir intensiv uns gegenseitig, aber auch unseren Freunden erzählen, was wir Tolles mit Gott erleben. Was das ist, was in uns eine Leidenschaft und Freude weckt und Begeisterung hervorruft. Das ist nichts, was wir produzieren können, aber was ich einfach, wo ich denke, Mensch, ich wünsche mir das und ich will irgendwie auch dafür beten, dass wir noch mehr so eine Leidenschaft haben für ihn, dass wir noch mehr kaum mehr stoppen können von ihm und von dem Schönen zu erzählen. Wenn das, was hier über Jesus steht, wenn das stimmt, dann ist es doch die schönste und herrlichste Botschaft, die es geben kann. Und dann will ich das rausposaunen. Und ich wünsche mir auch, dass wir uns gegenseitig intensiver noch erzählen. Und ich pack mich selber in meinem Schlewittchen. Ich will selber jemand sein, der intensiver anderen erzählt, was ich mit Gott erlebe und was mich begeistert an ihm und was ich schön finde an ihm. Auch dazu wird in der kommenden Kleingruppenphase noch mehr Raum sein, dass wir gezielt uns gegenseitig erzählen, hey, was habe ich eigentlich diese Woche Schönes und Begeisterndes mit Gott erlebt? Vielleicht auch Herausforderndes, ja. Aber wo erlebe ich Gott in meinem Leben? Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Ich trinke mal einen Schluck. Die Grundlage von allem, das Evangelium. Davon spricht Petrus, als er gefragt wird, wer hat den hier geheilt? Er erzählt ihnen, wisst ihr, da gab es diesen Jesus und dieser Jesus, das war nicht irgendeiner, dieser Jesus war einer, der gekreuzigt wurde von euch, das waren nämlich genau die Leute, und der auferweckt wurde von Gott, vom Tod. Dieser Jesus ist derjenige, der die Kraft hat, Lahme zu heilen. Und er allein ist der Rettungsbringende. Er allein ist der, der es wirklich wert ist, dass meine tiefste, innerste Leidenschaft auf ihn ausgerichtet ist. Er ist es, der es wirklich wert ist, dass ich mein ganzes Leben auf ihn ausrichte und sage, ja, wow. Jesus sagt von sich selbst, und das ist eine echt krasse Aussage, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Also ganz ehrlich, entweder ist dieser Jesus völlig verrückt oder es ist wahr und dann ist es das Schönste, was es überhaupt geben kann. Für mich persönlich ist es unvorstellbar, dass einer, der völlig verrückt ist, die Menschheit, wie wir sie heute haben, so intensiv in 2000 Jahren geprägt hat, dass so viele Leute gesagt haben, der ist es wert, dass ich mich für ihn sogar ihn nicht verleugne, sondern mich töten lasse. Dass noch heute in Gebieten, wo die IS ist und so weiter, Leute sagen, nein, ich werde das nicht verleugnen, weil das ist die größte Leidenschaft und der ist so herrlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch, auf den so viele Menschen ihre Leidenschaft und ihre Freude und ihr Leben ausrichten, dass das ein Verrückter war. Und dann bleibt für mich nur die andere Alternative. Dann muss es wohl wahr sein. Wenn Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wow, dann will ich mich auf ihn ausrichten, dann will ich mit ihm leben, dann will ich ihn kennenlernen, ihn mit ihm Gemeinschaft haben. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Dieser Jesus ist nicht irgendwo weit weg, sondern er hat seinen Heiligen Geist auf die Erde gesandt, damit Leute, die an ihn glauben, von diesem Heiligen Geist erfüllt werden und erleben, wie Gott in ihnen Dinge verändern kann, wie Gott in ihnen sie prägt in solchen Situationen, wo sie auf Widerstand treffen und wo Herausforderungen da sind. In Vers 8 heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Das war nicht er, der irgendwie was produziert und der durch seine Bildung oder sonst was, nein, genau das hat ja die Leute in Erstaunen gebracht, diese gebildeten Ratsmitglieder, die gesagt haben, das sind doch nur irgendwelche Fischer. Wie können die hier so selbstbewusst auftreten? Wie können die so die Bibel auslegen? Wie können die so hier sein? Das geht doch gar nicht. Doch, es geht, weil es nicht sie selbst waren, die da das irgendwie erzeugt haben, sondern weil Gott durch den Heiligen Geist in ihnen das bewirkt hat. sie befähigt hat, so sich zu verhalten. Und ich glaube, nicht nur das hat Gott in ihnen bewegt, sondern auch die Reaktion, die später kam, nämlich das Miteinander teilen von den Herausforderungen, das sich gemeinsam auf Gott ausrichten und ihm im Gebet suchen. Und dann auch, dann steht es ja sogar da, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und dann haben sie richtig leidenschaftlich weiter bekannt und erzählt. Ja, das ist etwas, was die Grundlage von all dem ist, wie Petrus und Johannes hier in einer für mich unglaublich vorbildhaften Art und Weise darauf reagieren, dass ihre größte Leidenschaft von Widerstand in starker Art und Weise getroffen wird. Sie reagieren nicht, indem sie sagen, hey, was bist du für ein Aloch? Hey, was soll die? Sondern sie sagen, wisst ihr, ich muss Gott mehr gehorchen als euch. Ich muss das weitererzählen. Und ich bete für die Situation, aber ich kann euch nicht gehorchen hier. Sie verfluchen nicht ihre Gegner, sondern ich glaube, sie haben wahrscheinlich auch für die gebetet. Das ist der Unterschied in dem Leben von Petrus und Johannes, der das bewirkt, dass sie so sich verhalten können. Es gibt seit kurzem zwei neue Formen von Möbeln bei IKEA. Zwei Kategorien, die unterschiedlich sind. Weiß jemand, wovon ich spreche? Nein, ihr seid keine so fleißigen Spiegel-Online-Leser wie ich. IKEA hat seit kurzem zwei Möbelstücke, die ganz unterschiedlich wirksam sind. Auf das eine kann ich mein Handy drauflegen und es wird nach einiger Zeit seine Batterie verbraucht haben. Auf das andere Möbelstück, das vielleicht gar nicht so viel anders aussieht, kann ich mein Handy drauflegen und es wird einfach anbleiben. Warum? Weil diese Möbelstücke mit Wireless Charging ausgerüstet sind. Und wenn ich das richtige Handy habe, natürlich vorausgesetzt hier in diesem Beispiel, dann wird es sich automatisch laden. Äußerlich gar nicht so ein Riesenunterschied, aber die Wirkung ist enorm. Ich glaube, das, was hier berichtet wird, davon, dass sie erfüllt waren vom Heiligen Geist und dass sie an Gott geglaubt haben und davon geprägt waren, ist ganz ähnlich. Das ist ein enormer, ein fundamentaler Unterschied, ob das eine Realität in meinem Leben ist oder nicht. Wenn ich daran glaube und davon geprägt bin und dieser Heilige Geist in mir drin ist, dann ist das wie so ein Möbelstück, das Wireless Charging hat. Dann habe ich die Kraft dazu, so zu reagieren. Dann ist da jemand, der in mir Veränderung bewirkt. Nicht ich muss irgendwas produzieren, sondern er schenkt mir das. Er beschenkt mich und prägt mich. Wenn ich das nicht habe, ja, dann ist es halt wie ein Möbelstück. Dann fehlt, glaube ich, auch diese Kraft. Und ich glaube, da ist zutiefst in Menschen, die das noch nicht kennengelernt haben, irgendwo in ihrem Herzen eine Sehnsucht, eine Suche, ein irgendwie muss es da doch noch mehr geben. Vielleicht geht es dir so, dann will ich Mut machen, lass dich darauf ein, das kennenzulernen. Lass dich darauf ein, das zu suchen, dem auf den Grund zu gehen. Ja, vielleicht gibt es wirklich so ein Wireless Charging. Dann muss ich das irgendwie kennenlernen. Die zentrale Frage, die hier am Ende irgendwie bleibt für mich, ist, wie reagierst du auf diese Botschaft? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, so zu reagieren wie diese Ratsältesten. Sie haben das abgelehnt. Sie haben gesagt, da spricht Gott und da wirkt Gott, aber ich will eigentlich das versuchen zum Schweigen zu bringen. Ich will das irgendwie ausblenden. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit. Die Möglichkeit zu sagen, hey, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das Gott ist, der da spricht oder wirkt. Aber angenommen, das wäre doch die Realität, wow, dann ist es auf jeden Fall das wert, dem nachzugehen, danach zu suchen, mich darauf einzulassen. Ich will dich herausfordern, das mal zu durchdenken, zu überlegen, wenn das Wirklichkeit wäre, was würde das für dich bedeuten? Und lass dich darauf ein, diesen Gott zu entdecken. Wir werden nachher das Abendmahl feiern und da gibt es auch die Möglichkeit, mit der Teilnahme am Abendmahl auszudrücken, ja, ich möchte daran glauben. Das ist was, wovon ich bestimmt sein will, wovon ich geprägt sein will und ich glaube daran. Du kannst es dadurch ausdrücken, dass du daran teilnimmst. Es gibt auch die Möglichkeit, nachher während der Predigt, die Sonka wird das nochmal genauer erklären, für sich beten zu lassen, glaube ich. Ja. Auch hier möchte ich dich zu ermutigen. Vielleicht gibt es sowas, wo du sagst, ja, eigentlich habe ich eine Sehnsucht danach, mehr von Gebet geprägt zu werden. Oder ich habe eine Sehnsucht danach, wirklich so ein Wireless Charging irgendwie in mir zu erleben. Oder vielleicht gibt es ganz konkrete Herausforderungen, wo du sagen würdest, Mensch, das wäre toll, wenn da einfach mal jemand für beten könnte. Dann nimm dieses Angebot, die Möglichkeit wahr und lass da jemand für dich beten. Wie reagiere ich, wenn ich Widerstand erlebe, da wo ich Leidenschaft auslebe? Die Grundlage dafür, so zu reagieren, wie Petrus es hier tut, schafft Gott mit seinem Heiligen Geist und mit dem, was er durch Jesus getan hat. Er macht es möglich, dass wir eine Gemeinschaft suchen von Leuten, die auch davon geprägt sind und dass wir uns gegenseitig erzählen, was uns beschäftigt, wo Widerstände sind, wo wir am Kämpfen sind. Er macht es möglich, dass wir uns im Gebet an ihn richten und dann das alles so ihm erzählen. Und er befähigt uns auch weiterhin, obwohl vielleicht Widerstand da ist, obwohl unsere Leidenschaft irgendwie blockiert wird durch andere Dinge, trotzdem zu sagen, nein, ich will, das ist eine gute Leidenschaft, das ist ein gutes Ziel, auf das ich ausgerichtet bin und ich will da weiter das bezeugen, davon reden, davon begeistert sein und ansteckend sein. Petrus hatte eine Leidenschaft für etwas, das so wunderschön und herrlich ist, dass es absolut wert war, sich darauf leidenschaftlich auszurichten. Worauf bist du in deinem Leben leidenschaftlich ausgerichtet? Ist es das wert?